Guten Morgen, liebe Schulfunkhörer. Zuerst wie immer eine Übersicht über unser Programm. Wir beginnen mit einer Sendung über Johann Sebastian Bach, königlicher Gast in Potsdam. Um 11.05 Uhr senden wir ein Hörspiel. Das ist der erste Satz aus dem Flötenkonzert G-Dur, das der berühmte Flötist Johann Joachim Quanz für König Friedrich II. Von Preußen geschrieben hat. Friedrich II., auch Friedrich der Große und von seinen Soldaten der alte Fritz genannt, erfreute sich gern an schöner Musik. Er spielte sehr gut Flöte. Er hat auch selber komponiert. Konzerte für sein Lieblingsinstrument, die Flöte. Wenn nicht gerade Krieg war, fand fast jeden Abend im Potsdamer Schloss ein Hauskonzert statt, wobei der König wohl auch selber zur Flöte griff und den Solopart in einem Flötenkonzert spielte. Neben Johann Joachim Quanz war noch ein anderer berühmter Musiker Mitglied der königlichen Kapelle, Karl Philipp Emanuel Bach. Er war als erster Cembalist am preußischen Hofe angestellt. Ein äußerst tüchtiger und begabter Klavierspieler. Von ihm stammt einer der ersten Klavierschulen, Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Und für den König komponierte er eigens 6 preußische Sonaten, die auch wohl bei diesen Hauskonzerten erklungen sind. Bach, das war zu der Zeit ein wohlklingender Name. Karl Philipp Emanuels Vater, der berühmte Johann Sebastian Bach, war Kantor an der Thomaskirche in Leipzig. Der Ruf dieses großen Komponisten war so weit verbreitet, dass auch der Preußenkönig Friedrich II. Davon hatte reden und rühmen hören. Wiederholt äußerte er gegenüber Karl Philipp Emanuel den Wunsch, dessen Vater in Berlin zu sehen. Doch der alte Bach war viel zu sehr beschäftigt und fühlte sich mit seinen über 60 Jahren nicht mehr kräftig genug, um die beschwerliche Reise von Leipzig nach Berlin zu unternehmen. Ein beginnendes Augenleiden, das später zur Erblindung führte, machte ihm damals schon ernstlich zu schaffen, und er fühlte wohl auch, dass ihm nicht mehr viele Lebensjahre vergönnt waren. Früher hatte ihm das Reisen nichts ausgemacht. Einmal war er sogar von Arnstadt in Thüringen, wo er als Organist angestellt war, über Leipzig, Halle und Magdeburg bis nach Lübeck gewandert, um den berühmten Organisten Dietrich Buxtehude zu hören. Die Kunst des Meisters hatte ihn so beeindruckt, dass er darüber die Zeit vergaß, seinen Urlaub um 2 Monate überschritt und deswegen Ärger mit seinen Arnstädter Vorgesetzten bekam. Er wurde eingesperrt. Doch das lag schon lange zurück und Berlin war weit, auch mit der Postkutsche. Aber Friedrich II. Ließ nicht locker. Immer wieder fragte er seinen Cembalisten Karl Philipp Emanuel Bach, wann der Vater dann nun endlich käme. Und schließlich wurde er deutlich. Nun lass er endlich seinen Vater kommen. Johann Sebastian Bach blieb keine Wahl, er musste dem königlichen Wunsch gehorchen. Anfang Mai 1747 bestieg er in Leipzig die Postkutsche und machte sich auf den Weg nach Berlin, um Friedrich den Großen in seiner Potsdamer Residenz Sanssouci nahe Berlin zu besuchen. Der Weg führte ihn über Halle, wo er seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann besuchte, der dort seit einem Jahr Organist an der Liebfrauenkirche war. Wir wissen es heute nicht mehr genau, aber gewiss wird Wilhelm Friedemann seinem Vater die Orgel vorgeführt haben. Von Halle aus ging die Reise zu zweit weiter. Schließlich wollte auch Wilhelm Friedemann seinen Bruder in Berlin einmal wiedersehen. Am Abend des 7. Mai 1747 kamen sie noch gerade vor Toresschluss in Potsdam an. Dem König wurde sofort Meldung gemacht. Die Überraschung war groß. Ein Zeitgenosse berichtet: Als der König eben seine Flöte zurechtmachte und seine Musiker schon versammelt waren, wurde ihm durch einen Offizier der geschriebene Rapport von angekommenen Fremden gebracht. Mit der Flöte in der Hand übersah er das Papier, drehte sich aber zugleich zu den versammelten Kapellisten und sagte mit einer Art von Unruhe: Meine Herren, der alte Bach ist gekommen. Die Flöte wurde hierauf weggelegt. Und der alte Bach, der in der Wohnung seines Sohnes Karl Philipp Emanuel abgetreten war, sogleich auf das Schloss beordert. Wilhelm Friedemann, der seinen Vater begleitete, hat mir diese Geschichte erzählt. Und ich muss sagen, dass ich noch heute mit Vergnügen an die Art denke, wie er sie mir erzählt hat. Die erste Erscheinung Johann Sebastian Bachs vor einem so großen Könige, der ihm nicht einmal Zeit ließ, sein Reisekleid mit einem schwarzen Kantorrock zu verwechseln, musste also notwendig mit vielen Entschuldigungen verknüpft sein. Ich will die Art dieser Entschuldigungen hier nicht anführen, sondern bloß bemerken, dass sie in Wilhelm Friedemanns Munde ein förmlicher Dialog zwischen dem König und dem Entschuldiger waren. Aber was wichtiger als dies alles ist: Der König gab für diesen Abend sein Flötenkonzert auf, nötigte aber den damals schon sogenannten alten Bach, seine in mehreren Zimmern des Schlosses herumstehenden Instrumente zu probieren. Die Kapellisten gingen von Zimmer zu Zimmer mit und Bach musste überall probieren und fantasieren. Nachdem er einige Zeit probiert und fantasiert hatte, bat er sich vom König ein Fugenthema aus. Der König geruhte unverweilt, in eigener höchster Person, dem Kapellmeister Bach ein Thema vorzuspielen, welches dieser in einer Fuge ausführen sollte. Stehenden waren erstaunt. Ein so schweres Thema. Die vielen Halbtonschritte und dazu noch der Rhythmus, das konnte man ja kaum behalten. Bach konnte es. Ohne alle Vorbereitung machte er daraus eine Fuge. Der König bewunderte die gelehrte Art, mit welcher sein Thema so aus dem Stegreif durchgeführt wurde und äußerte nun, vermutlich um zu sehen, wie weit eine solche Kunst getrieben werden könne, den Wunsch, auch eine Fuge mit 6 Stimmen zu hören. Weil aber nicht jedes Thema zu einer solchen Vollstimmigkeit geeignet ist, so wählte sich Bach selbst eines dazu und führte es sogleich zur größten Verwunderung aller Anwesenden auf eine ebenso prachtvolle und gelehrte Art aus, wie er vorher mit dem Thema des Königs getan hatte. Vielleicht klang die Musik so wie das folgende Stück. Ihr könnt deutlich hören, wie das Thema 6-mal hintereinander einsetzt. Ist uns über Johann Sebastian Bachs Besuch bei Friedrich dem Großen nicht überliefert. Aber mit der Rückkehr nach Leipzig war für Bach der Potsdamer Besuch noch keineswegs abgeschlossen. Er wollte aus dem Thema, das ihm der preußische König aufgegeben hatte, noch mehr machen, als er in Potsdam hatte zeigen können. Vor allem wollte er wissen, ob man daraus nicht doch eine Fuge mit 6 Stimmen machen könnte. Eigentlich waren nur 4-stimmige Fugen üblich, bei denen der Spieler mit seinen 10 Fingern schon alle Hände voll zu tun hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Bach fasste deshalb den Entschluss, mehrere Stücke über das königliche Thema zu komponieren und sie dem Preußenkönig als ein musikalisches Opfer zu widmen. Dazu schrieb er folgende lateinische Überschrift. Regis jusso cantio et reliqua Canonica Arte Resoluta. Ins Deutsche übersetzt heißt das, das vom König aufgetragene Thema und einiges mehr auf kanonische Art ausgeführt. Bach hat also nicht nur Fugen, sondern auch einige Kanons über das königliche Thema geschrieben. Einen davon wollen wir euch jetzt vorspielen. Was ein Kanon ist, wisst ihr. Passt gut auf, ob ihr neben dem Kanon-Thema auch das Königsthema wiedererkennt. Man konnte deutlich hören, wie der Kanon das Königsthema umrankt. Mit der lateinischen Überschrift wollte Bach aber auch noch etwas anderes sagen. Wir lesen sie euch noch einmal langsam vor. Achtet dabei besonders auf die Anfangsbuchstaben der lateinischen Wörter. Am besten schreibt ihr die einzelnen Buchstaben mit. Regis, Iussu, Cantio, et Reliqua, Canonica, Arte, Resoluta. Wenn ihr die Buchstaben jetzt zusammenlest, R, I, C, E, R, C, A, R, entsteht ein neues Wort. Es heißt Ricercar. Ricercar bedeutete damals dasselbe wie Fuge. Man gebrauchte es vor allem dann, wenn eine besonders kunstvolle und dichte Fugenkomposition gemeint war. Das musikalische Opfer enthält zwei Ricercare, ein dreistimmiges und eines ist tatsächlich sechsstimmig. Knapp zwei Monate nach seinem Besuch in Potsdam schickte Johann Sebastian Bach sein musikalisches Opfer an den Preußenkönig, auf prächtigen Blättern in braunem Lederband mit goldenen Buchstaben beschriftet. Ob Friedrich II. Die Musik je gehört hat, wissen wir nicht. Bachs Kunst gehörte zu der Zeit schon einer vergangenen Epoche an. Ein Dankschreiben oder gar ein Honorar hat er vom Preußenkönig für sein musikalisches Opfer nicht erhalten. Musiker auf Reisen. Eine Sendung über Johann Sebastian Bachs Besuch in Potsdam.